Skinhead, Skinhead. Trotz Verbot nicht tot, Skinhead, Skinhead. Immer gegen Rot, Skinhead, Skinhead. Du bist kein Idiot, Skinhead, Skinhead. Trotz Verbot nicht tot, ey. Unsere Heimat zu lieben und den Kommunist hassen. Niemand kann uns das verbieten. Wir können es eh nicht lassen. Und so wird es auch immer sein. Wir machen weiter, wir sind nicht allein. Skinhead, Skinhead. Trotz Verbot nicht tot, Skinhead, Skinhead. Immer gegen Rot, Skinhead, Skinhead. Du bist kein Idiot, Skinhead, Skinhead. Trotz Verbot nicht tot, ey. Wir haben Spaß in der Nacht. Nein, da wollen wir nicht. Angst vor der Skinhead-Macht. Angst vor dem wahren Gesicht. Hinter unserem Rücken kann man vieles sagen. Aber wir lassen uns hier nicht verjagen. Skinhead, Skinhead. Trotz Verbot nicht tot, Skinhead, Skinhead. Immer gegen Rot, Skinhead, Skinhead. Du bist kein Idiot, Skinhead, Skinhead. Trotz Verbot nicht tot, ey. Hausdurchsuchung bei Kameraden. Ja, man will uns fertig machen. Wo es noch geht, da will man uns schaden. Doch zuletzt, da werden wir lachen. Man will ihn verbieten, den Stiefeltod. Aber wir bleiben Skins trotz Verbot. Skinhead, Skinhead. Trotz Verbot nicht tot, Skinhead, Skinhead. Immer gegen Rot, Skinhead, Skinhead. Du bist kein Idiot, Skinhead, Skinhead. Trotz Verbot nicht tot, ey.